Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Talk-Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann müsst ihr nur diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin, ich vermute, das ist eine Frau. 28 Jahre alt und sie heißt Mia. Guten Morgen. Hallihallo. Eine Frau. Hallo. Hallo Mia. Hallo. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Irgendwo. Wir fangen irgendwo an. Ja, also es ist oft eine Themennacht, aber ich habe mich vor längerer Zeit zum Thema Fetischismus gemeldet. Ja. Eigentlich per Fax. Und jetzt bin ich angerufen worden und bin ganz glücklich, dass ich jetzt mit Ihnen sprechen darf. Also nochmal ein guter Hinweis, wenn ihr so nicht durchkommt, faxt uns, dann ist die Chance viel größer, vielleicht direkt in die Sendung zu kommen oder sogar später, weil die Kollegen verwahren die Faxe auch auf und gucken nochmal so ein bisschen durch, was interessant ist. Und so war es bei dir jetzt. Ja, genau. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das so interessant ist. Also ich habe angerufen zu dem Thema, also das ging auch gerade in deine Definition rein. Und zwar geht es bei mir um das Thema Muttermale. Also Muttermale, bei mir ist es eben so. Muttermalfetischistin. Ja, also sie müssen jetzt nicht riesengroß und picklig mit Haaren dran sein, also sowas jetzt nicht, sondern Schwester. Also du stehst auf Muttermale bei Männern. Bei Männern, also bei Frauen finde ich es auch äußerst attraktiv. Also ich finde generell Muttermale wunderschön. Ja, also ich finde sie richtig gut. Ja. Inwieweit hat das denn auch eine erotische, sexuelle Komponente? Ja, die erotische Komponente, das ist einfach für mich, also ich bin auf jeden Fall ein visueller Mensch. Mhm. Und wenn ich Menschen sehe, die an bestimmten Stellen Muttermale haben, das kann eine Wange sein, ein Hals, ein Arm, eine Hand. Ja, ich habe ja auch eins. Kannst ich weiß. Du weißt. Ich habe es im Buch gesehen. Ja, also das ist einfach dieser visuelle Eindruck, den ich dann bekomme. Ja. Und diese Kombination ist das einfach. Also das macht dich dann schon warm ums Herz, wenn du das siehst. Ja, sehr. Also kann man dann sagen. Würdest du gerne am liebsten so hingehen und vielleicht so ein bisschen streicheln? Ja, oder das wäre schon toll, weil anfassen. Gibt es denn eine Stelle am Körper, die für dich so die Highlight-Stelle ist, wo ein Mann, ein Mensch, ein Muttermal haben sollte? Ja, also ich finde schon sehr viele Stellen sehr toll. Also jede Stelle hat so ihre eigene Erotik, sage ich mal so. Mhm. Aber ich finde Wange sehr schön, wie das bei dir auch unter anderem ist. Oder Dekolleté finde ich sehr schön. Also ich kann da zum Beispiel, also ich habe natürlich auch ganz eingebildet meine eigenen schönen Muttermale. Wollte ich ja fragen, ob du selbst auch welche hast. Ja. Ich dachte schon, du hast keine und bist neidisch drauf. Nee, also ich habe sogar einige. Also ich bin so, ich sehe so aus, als hätte man mich mit einer Zahnbürste einmal überspritzt. Ah ja, so. Habe ich übrigens auf dem Rücken auch. Ja, sehr schön. Da muss man immer fleißig zum Hautarzt gehen, ne? Damit er kontrolliert, dass sich da nicht irgendwas Bösartiges entwickelt. Ja, das stimmt. Das ist die Kehrseite der Medaille. Mhm, meine Frage vorhin zielte natürlich wieder in eine schweinische Richtung. Ja, klar. Wie ist es denn, wenn du eine Muttermal findest, so am Bauchnabel und vielleicht noch ein bisschen tiefer oder an den Innenseiten der Oberschenkel? Ja, natürlich. Unterstreicht natürlich die Zonen besonders schön. Aber es ist genauso auch das auf der Wange, was das gleiche starke Gefühl auch erzeugt. Also man kann nicht sagen, dass es da Unterschiede gibt, dass ich sage, da kommt das besser als dort. Das kann man nicht sagen. Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Du bist aber heterosexuell, oder bist du? Ja. Du bist heterosexuell, Also ich mache da ganz selten mal Ausnahmen, sagen wir es mal so. Aber hat denn ein Mann völlig verschissen bei dir, wenn er ganz rein ist von der Haut und überhaupt kein Muttermal hat? Oh, also das kann ich mir schon fast nicht vorstellen, weil eins findet man eigentlich immer. Aber es gibt so Menschen, die das gar nicht haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Also wenn du durch die Straßen gehst, dann ist das schon so ein Zoom überall hin, wo die Muttermale sind. Manchen Tagen. Also es gibt natürlich Tage, da ist es nicht so. Da reichen mir die ich morgens im Spiegel bei mir sehe. Aber wie lustig, eine Muttermal-Fetischistin. Ja, richtig. Also ich muss ja wirklich sagen, im Zuge dieser Sendung Fetischisten habe ich so absonderliche Dinge hier gehört, die ich auch so noch nicht erfahren habe. Ja, ich habe mitgehört, Aber ich glaube wirklich, wir haben hinter den Kulissen mit den Kollegen darüber gesprochen, noch noch und wir hier in der Sendung ja auch. Ich glaube, es gibt alles, ne? Man kann alles ja. zum Fetisch erheben. Alles. Stimmt irgendwie schon, obwohl ich meins jetzt gar nicht so ungewöhnlich fand. Gerade weil auch manche Frauen sich, das ist mir später noch eingefallen, manche Frauen sich auch im Gesicht immer welche mal gemalt haben. Ja, so, ja wie? Dort und dort mal eins haben ja. wollten, aber... Ich glaube, das ist aber so aus alten Zeiten. Ich kenne das, als ich Kind war, ja. da haben so meine älteren Tanten, die damals so 35 waren oder so, die haben sich ja schon mal sowas hingemalt. Und das fand ich mal ein bisschen albern. Da hat meine Mama gefragt, wieso haben die sich einen Punkt auf den Kopf gemalt, ne? War aber schick, ne? Ja. Ja, und die Inderin macht das doch auch an sich, ne? Mhm. So feine indische Frauen sieht man so im Fernsehen, die machen das auch, ne? Ja, finde ich auch sehr schön. Aber in echt ist es natürlich perfekt, ja. das muss ich schon sagen. Ja, ja, Mia. Ja. Schön, das von dir gehört zu haben. Ja, gern geschehen. Alles Gute und ich wünsche dir Männer mit ganz vielen Muttermalen. Ja, selbst auch und noch alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, meine lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute eine freie Themennacht. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, das ist eher ein ernstes Thema, Berufe rund um den Tod. Ich möchte mit euch reden, die ihr einen Beruf ausübt, wo ihr direkt mit dem Tod in Verbindung seid. Das kann sein von der Krankenschwester, von dem Arzt bis hin zum Bestatter. Aber es gibt sehr viele viele Berufe, die so in diesen Randzonenbereichen zwischen Leben und Tod arbeiten. Das ist das Thema morgen. Also heute freie Themennacht und jetzt habe ich Jenny. Ja, an der Strippe, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jörg. Wie sage ich, Jenny? Ja, genau. Jenny. Guten Morgen. Ich bin total aufgeregt. Nein, das ist doch ganz, es klingt doch ganz nett und putzig. Okay. Wie du so guten Tag sagst. Über was reden wir? Ja, ich wollte eigentlich am Donnerstag anrufen zu dem Thema Pornografie. Ja. Und ja, hat es aber irgendwie immer nicht reingepasst. Mhm. Weil alles schon voll war oder so. Jetzt machen mal eben ein kleines Ratespiel. Mhm. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich Leute schon so erraten kann, in welche Richtung das Thema dann geht, von der Stimme her. Okay. Ich glaube nicht, dass du eine Gegnerin der Pornografie bist. Nein. Ich stelle mir dich vor als eine blonde Frau? Mhm, stimmt. Eine eher zierliche Frau? Mhm. Eine junge Frau? Naja, ja. Ja. Mhm. Und habe jetzt fast den Eindruck, aufgrund der Stimme und der Ausstrahlung der Stimme, dass du in irgendeiner Weise im Erotikgewerbe tätig bist. Kann das sein? Ja. Siehst du, was da... Die Erfahrung des alten Mannes ist das, Jenny. 18 Jahre Jenny und sie macht irgendwas im Erotikbereich. Klär uns auf, was du machst. Und zwar bin ich sozusagen Camgirl bei so einer Internetseite. Und soll ich das jetzt erklären, mache halt erotische Sachen vor der Webcam und andere Leute können mir dabei zuschauen. Also ich hatte ja zweimal in der Sendung die Conny, vielleicht hast du die mitbekommen, die sowas Ähnliches macht. Mhm. Genau. Die machte das aber nur so für Spaß. Du machst, das ist bei dir aber eine kommerzielle Geschichte. Ja. Du verdienst auch richtig Kohle mit. Mhm. Du sitzt vor einer kleinen Webcam, so nennt man das, da sind so kleine Kameras, ne? Ja. Die Bilder ins Internet einspeisen. Genau. Ja. Und du bist dann per Internet, per Chat mit Männern verbunden. Ja, das ist so ein Chat, da können die halt dann reinkommen. Das wird halt dann so per Minute abgerechnet. Mhm. Und sie können mich halt aber dann auch sehen. Kannst du denn mit diesen Männern auch kommunizieren? Ja, also auch nebenbei schreiben und die können mich halt sehen. Also du schreibst selbst auch oder hast du jemanden mit im Zimmer, der schreibt? Nein, ich schreibe selbst. Du schreibst selbst. Mhm. Und das ist aber jetzt bei der Conny, erinnere ich mich, war das eher so wirklich so die Erotik-Ebene. Ich stelle mir vor, dass es bei dir eher Hardcore ist. Ist das so? Ja, weiß nicht, Hardcore würde ich so nicht sagen. Also ich bin auf der Seite, wo ich das mache, sind halt noch mehrere andere. Mhm. Aber ich sag jetzt mal so, ich mache jetzt nur das vor der Kamera, was mir auch Spaß macht und was ich selber okay finde. Mhm. Also was gut. Ich jetzt. Aber es geht schon ins Pornografische rein. Ja, klar. Also das heißt, du befriedigst dich schon durchaus selbst auch vor, oder tust so, als würdest du es tun. Machst du natürlich dann nicht. Gehst du denn, nimmst du auch so Anweisungen oder Anregungen der Chatter auf und machst das dann, was die sagen? Also wenn ich jetzt selbst und würde chatten, Jenny, mach mal dieses und jenes, würdest du es dann machen? Ja, also meistens sitze ich halt dann normal angezogen da. Mhm. Und dann kommt halt jemand rein und sagt, ja, zieh jetzt langsam dein Pullover aus oder und mach halt so weiter und dann mache ich das schon. Ach so, mhm. Also dann gibt es erstmal ein Striptease. Genau. Ja. Wie viel gucken, weißt du das, wie viel dir da so im Durchschnitt zugucken? Kann man das erheben? Also ich sehe das ja, wie viele Leute drin sind. Ach, das siehst du sogar? Mhm. Achso, das sind nur die, die in dem Chat sind, können dich dann noch sehen? Ja, genau. Achso, wie viele sind das so im Durchschnitt? Also 50, 20, 10? Nein, viel weniger. Viel weniger? Ja. Achso. Also da ich ja auch auf der Seite nicht die Einzige bin. Also ganz viele Mädels bieten sich da an. Sozusagen. Ja. Wie viel kostet das den User, wie man das so sagt, also den Nutzer? Ja. Wie viel kostet das den? Das kostet 2 Euro die Minute. Oh, das ist wohl teuer. 4 Mark die Minute? Mhm. Das geht das Geld, wenn man da so ein lecker Halbstündchen sitzt, ne? Ja, das geht schon schnell. Wie viel kriegst du denn davon? Ich bekomme die Hälfte. Ah, und wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Das kann ich mir sozusagen also selber raussuchen, mhm. wann ich halt Lust habe. Manchmal mache ich gar nicht, heute habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Mhm. Und kannst du manchmal, da, ist das dein Hauptjob oder machst du das nebenher? Ich mache es nebenher. Und was machst du hauptsächlich? Ich arbeite in der Parfümerie. In der Parfümerie? Also nicht Krankenschwester? Nein. So wie wir es letztes hatten. In der Parfümerie? Mhm. Ah ja. Und wie lange machst du das schon? Noch nicht so lange. 2 Monate. Ist dir das, ich stell mir vor, wenn man zum ersten Mal dann vor seiner Kamera sitzt, dass man doch da gehemmt ist und verkrampft. Doch, bin ich dann auch irgendwie rot geworden. Ja, genau. Wenn jemand das gesagt hat, dass ich mich jetzt ausziehen sollte oder so. Und ja, bei den anderen Sachen sowieso. Mhm. Und aber das ging, glaube ich, dann relativ schnell weg. Wie viel verdienst du im Monat auf diese Art und Weise so nebenher? Soll ich da jetzt einen direkten Betrag sagen? Wenn du es nicht möchtest, musst du es auch nicht sagen. Ich frage nur, weil es mich interessiert, wie viel Geld man da mit so Sachen machen kann. Ja, es ist schon eine Menge. Ist schon eine Menge. Ja. Also da kann man sich schon einiges von leisten nebenher. Mhm. So. Ist das der Hauptgrund, weswegen du das machst, die Verlockung des Geldes? Oder spielt durchaus auch Spaß an der Sache mit? Also es wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, ich mache es nicht wegen dem Geld. Also ich mache schon auch wegen dem Geld. Mhm. Klar, vor allem, weil es halt zu viel ist. Mhm. Aber es macht mir schon auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Du hast die ersten Hemmschwellen überwunden und geht dir das auch so relativ leicht von der Hand. Mhm, aber manchmal macht es mir wirklich Spaß. Also wenn jetzt manchmal kommen halt auch, wie soll ich das jetzt sagen, halt Leute rein, die nicht so sympathisch sind. Ich wollte sagen, du bist wahrscheinlich auch konfrontiert mit sehr ätzenden Männern. Ja, Auch immer so einen rausschmeißen. Du kannst die weg, so wie ich das hier auch kannst du die auch rausschmeißen, ne? Genau. Ja, also wenn es mir dann wirklich so blöd wird, dann... Was war denn jetzt in der Zeit, während du das machst, das Unangenehmste, was ein Mann von dir verlangt hat, oder so zu, wie er dich behandelt hat? Hast du da so ein Beispiel oder kannst du das konkret so nicht sagen? Also es sind wirklich viele dabei, wo wirklich nett sind, wo halt reinkommen und sagen, ja, hallo Jenny, wie geht's? Und ja, das sieht aber nett aus oder was weiß ich, halt wirklich nett. Mhm. Und ja, manche kommen halt dann rein und sagen, ja, weiß ich, zieh deine Hose aus und zeig mir deinen... Also ganz plump, die ganz plump an dich reingehen. Ja, eben, einfach voll primitiv. Wie bist du denn eigentlich daran gekommen? Das war eigentlich ein ganz komischer Zufall, weil das hat jemand, den ich so kenne vom Chatten, hat das mal so aus Spaß zu mir gesagt, dass es sowas gibt. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass man damit... Also, dass es, wo ich da jetzt gucken sollte, wenn ich sowas suchen würde oder so. Und er hatte mir das gesagt, weil er die Seite gekannt hat. Und da habe ich mir halt angeschaut und habe es halt einfach mal probiert und mache das halt jetzt. Und hast dich da beworben und Kontakt aufgenommen? Und musstest du da irgendeinen Test machen bei den Betreibern, irgendeinen Striptease hinlegen oder so? Oder haben die dich ganz einfach genommen, nachdem die dich so angeschaut haben? Ja. Es ging so einfach? Ja. Mhm. Schämst du dich vielleicht, wenn irgendjemand in der Parfümerie, in der du arbeitest, dich darauf ansprechen würde? Ah, du bist doch die aus dem Sex, aus dem Chem-Chat. Ja, glaube ich, würde ich schon. Weiß dein Chef oder deine Chefin das, dass nein, du das machst? Nee. Nein. Kriegt man da nicht Schwierigkeiten, wenn man das nebenher macht? Das weiß ich nicht. Könnte sein, glaube ich schon. Ne? Wenn man irgendwo fest angestellt ist, muss man das immer dem Arbeitgeber sagen, wenn man noch so etwas macht. Wie gehst du denn in deinem Bekanntenkreis damit um? Wissen deine Freundinnen das? Also mein Freund weiß es. Ein Freund hast du? Das ist auch schwer zu verbergen. Aber sonst weiß es keiner. Du hast einen festen Freund. Hätte ich das erst nicht gedacht. Ja, doch. Und der nimmt das so hin und dem macht das nichts aus? Nein. Aber Achtung, also, hier würdest du das auch machen. Ja? Ja, wirklich. Mhm. Na, ich meine, ich liebe ihn ja und wir sind jetzt schon... Klar, da ist, du machst es ja auf eine Distanz. Du, ja, du gehst ja nicht mit den Männern ins Bett, ne? Ja, und ich suche jetzt auch keinen neuen zum Verlieben oder so. Ich mache das halt. Guckt er sich das denn manchmal auch an, was du da machst? Ja, manchmal schon. Ehrlich? Und zahlt dann auch dafür? Oder steht er im Zimmer daneben und guckt sich das also, an? Also nein, er steht dann im Zimmer. Also ihr macht das gar nichts aus? Mhm. Ist das für dich jetzt einfach nur wirklich so ein schöner Nebenerwerb, wo man gut Kohle machen kann? Oder möchtest du noch weiter in dieses Erotikgeschäft einsteigen? Nein, möchte ich auf keinen Fall. Nee. Weil mich hat auch schon jemand angesprochen, ob ich in irgendeinem Stripclub arbeiten möchte. Aber da habe ich dann auch gesagt, nein. Also bis dahin und nicht weiter? Dieses ist so okay für dich und deine Hauptpläne sind weiter in deinem Job zu arbeiten? Ja, so bin ich halt wenigstens noch ein bisschen anonym. Ich mache das halt von hier, von zu Hause aus, wenn ich Lust habe und... Achso, die Cam steht zu Hause bei dir? Ja. Du musst nicht irgendwo hingehen, in irgendeinem Center oder so, wo das gemacht wird? Nein, das ist schon privat. Es gibt, glaube ich, auch Welt, wo das über irgendwelche Agenturen oder so machen und dann, was ich, 5 Stunden am Tag. Ja. Aber ich mache das von zu Hause aus, wenn ich Lust drauf habe. Ja. Ja, Jenny. Interessant, mit dir gesprochen zu haben. Aha. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Wünsche dir auch, dass du die Kurve wieder kriegst, weil auf Dauer ist das natürlich keine tolle Sache. Okay. Was ist dein beruflicher Wunsch? Was möchtest du gerne mal, wo möchtest du gerne mal hin? Also ich habe meine erste Ausbildung abgebrochen und suche jetzt halt eine neue Ausbildungsstelle als Reiseverkehrskauffrau. Ach so, genau. Das ist ein ganz, ganz solider Plan. Ja. Als Reiseverkehrskauffrau Jenny. Genau. So muss das sein. Alles Gute, schöne Grüße an deinen Freund. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800-5678-111. Jutta ist da. Jutta ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jutta, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's, Jutta? Prekäres Thema, Freitod. Ja. Und zwar war bei mir das Datum, also was dir vielleicht auch noch was sagt, der 11. September. Mhm. Also da hat man meinen Freund gefunden. Mhm. Da war er aber schon 9 Tage tot. Also dein Freund, dein Lebenspartner? Ja. Ja. Er war da schon 9 Tage tot? Ja. Und wo hat man ihn gefunden? Hier in der Nähe vom Ort weg. Im Freien draußen? Ja, im Wald. Und wie hat man ihn vorgefunden? Man hat sich erhängt am Hochstuhl. Mhm. Und so im Hochsitz? Mhm. Und waren halt keine Anzeichen vorher da. Er hat da nichts hinterlassen. Die Kriminalpolizei geht immer noch davon aus, dass es ein Kurzschluss war. Mhm. Wie lange wart ihr miteinander verbunden zusammen? Ein gutes halbes Jahr. Halbes Jahr erst? Ja, ich kannte vorher beide, das heißt, ich kannte seine verstorbene Frau und seine beiden Söhne. Achso, er hatte einen Er war verheiratet, ja, hat aber beim Verkehrsunfall seine Frau verloren. Liegt das schon lange zurück? Nee, ist noch nicht so lange her. Kann das sein, dass das damit auch zusammenhängt, dass er das nicht hat verkraften können? Kann sein, weil er halt irgendwo auch keine Zeit zum Trauern gehabt hat. Kann sein, ich weiß nicht. Wie alt sind seine Kinder? Der erste, der bei dem Unfall mit ums Leben gekommen ist, war 11. Mhm. Und der zweite, der Patrick, ist im August 11 geworden. 11 geworden? Mhm. Also ganz, ganz kurz auseinander waren die, die Kinder. Aber der lebt, der zweite. Der hat den Unfall überlebt. Mhm. Mhm. Wohnte und lebte denn das Kind, der Patrick, bei dem Vater? Das waren nicht die leiblichen Kinder von ihm, sondern er hat... die Vormundschaft des Sohnes bekommen, dafür hat er noch gekämpft. Mhm. Nun sagst du, dass er 9 Tage im Wald war, wenn man ihn nicht gefunden hat. Wenn man so jung zusammen ist, so frisch verliebt ist wie ihr, ein halbes Jahr erst, sieht man sich doch eigentlich sehr viel und telefoniert und so. Warst du nicht beunruhigt, ihn nicht erreichen zu können? Wir haben schon zusammen gewohnt. Ihr habt schon zusammen gewohnt sogar. Und waren eigentlich auch die ganze Zeit vorher halt fast 24 Stunden immer zusammen. Und von daher ist sonntags morgens aufgestanden, hat gesagt, Mensch, lass uns frühstücken mit den Kindern und dann können wir was unternehmen. Und ja, ist kurz vor 9 aus dem Haus gegangen und irgendwann mittags um 12 hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwo was passiert war, weil er nicht wiedergekommen ist. Mhm. Hast du denn die Polizei gleich benachrichtigt oder hast du das noch? Noch nicht, erst einen Tag später. Und die haben nichts, konnten natürlich wahrscheinlich nichts die machen. Die haben nur das Auto gefunden. Mhm. Tag später und haben halt an der verkehrten Stelle gesucht. War zwar schon richtig, mhm. aber eben halt die verkehrte Richtung. Mhm. Aber da warst du schon in großer Angst und in großer Not. Und mhm. die waren klar, da das waren. Ich schon irgendwo, dass was passiert. Ja, wo das Auto dann gefunden wurde. Mhm. Hast du in dieser Richtung gedacht, dass er sich selbst das Leben genommen hat? Oder hast du gedacht, das ist vielleicht ein Verbrechen? Nein, ich habe gedacht, er hat das Leben genommen. Weil nächsten Tag hat er auf seine verstorbene Frau Geburtstag. Das Datum mhm. stand an. Mhm. Ich wusste zwar, dass er diesen Tag nicht zu Hause verbringen wollte, dass er irgendwo hinfahren wollte, mit sich alleine. Mhm. Und eben mit seiner verstorbenen Frau. Und aber ich wusste halt nicht, dass er sowas macht. Das heißt, dass das Thema der Verkehrsunfall und dass mhm. er die Frau und das eine Kind verloren hat, mhm. das war absolut präsent. Auch. Ja. Aber er hat nicht so viel darüber geredet. Er hat schon sehr viel drüber geredet, er hat auch sehr, sehr viel geweint, weil ich wusste halt immer, wenn er halt mies drauf war, dann habe ich gesagt, gut, ich bin zwar da und mhm. ich kann nicht in den Arm nehmen, kann da sein, aber ich mhm. kann ihn an der Trauer nicht nehmen. Mhm. Und da habe ich halt immer gesagt, such dir irgendwo Hilfe, wo mhm. du mit jemandem drüber sprechen kannst und er hat immer gesagt, nein, der Junge braucht mehr Hilfe, ich brauche die Hilfe nicht. Ja, das wurde wahrscheinlich auch irgendwo immer verdrängt. Aber er hat nie von sich aus die Andeutung gemacht, dass er sagt, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, ich nehme okay. das Leben. Das nie. Nee. Du sagst, der Junge lebt bei ihm, das heißt, der lebt bei euch oder bei dir jetzt, oder wie? Jetzt nicht mehr, nein. Den hat man den Tag, wo man ihn gefunden hat, halt am 11. September, hat man mir das mittags gesagt. Und abends um 6 war das Jugendamt schon da und hat den Jungen mitgenommen. Ins Heim. Oder wohin? Bitte? Ins Heim, nein, oder? Ins Heim zu der ältesten Schwester seiner verstorbenen so. Frau. Mhm. Das ist ja für das Kind auch ein ungeheurer Schock gewesen sein müssen. Mhm. War es auch. Wäre das Kind lieber bei dir geblieben? Ja, hat er immer gesagt. Er mhm. hat immer gesagt, du bist meine zweite Mama. Wie vermittelt man einem 11-jährigen Kind, dass der Papa, wenn es auch nicht der leibliche war, aber egal, sich erhängt hat? Ich weiß nicht. Also wir haben den Kindern nicht gesagt, wie er es gemacht hat. Sondern eben halt nur, dass er tot ist und halt nicht mehr zurückkommt. Mhm. Weil wir mussten ja halt auch die ganze Woche irgendwo den Kindern noch was vorspielen, weil die ich ganze Woche ging die Kriminalpolizei morgens ein und aus und mhm. alles durchsucht und wir haben halt immer die ganze Woche gesagt, gut, mhm. okay, Papa ist weggefahren, der kommt mhm. irgendwann wieder. Jutta, ich muss dich jetzt nochmal fragen mit den Kindern. Mhm. Ich hatte das so verstanden, dass ein Kind bei dem Verkehrsunfall auch ums Leben gekommen ist und nur eine übrig geblieben ist. Ja, genau. Mhm. Weil du immer sagst, wir mussten den Kindern. Ja, das ist meine Tochter. Ach, deine Tochter. Mhm. Also. Mhm. Wie ist es dann eigentlich überhaupt zu eurer Beziehung, zu eurer Liebe gekommen? So auch so kurz nach dem mhm. Unglück. Ich kannte beide privat vorher. Mhm. Und hab das Ganze halt auch mit dem Verkehrsunfall auch mitgekriegt und ich war halt vom ersten Tag an seiner Seite. Ich war halt eine gute Freundin und mhm. da ist es irgendwann mehr geworden. Von beiden Seiten oder nur von dir? Von ihm aus eher, nicht unbedingt von mir. Mhm. Machst du dir jetzt, unbedingt von dir aus nicht, das heißt, du wärst lieber bei der Freundschaft geblieben, als in die Beziehung einzusteigen? Ich brauchte halt ein bisschen länger dafür, um mhm. das irgendwo zu begreifen, dass da irgendwo was war. Hast du ihn denn jetzt in der letzten Zeit, während ihr zusammen wart, würdest du sagen, dass du ihn geliebt hast, wie man einen Partner liebt? Das war meine Liebe, ja. Das war deine Liebe. Das war meine mhm. große Liebe. Mhm. Machst du dir heute in irgendeiner Weise Vorwürfe, dass du sagst, ich habe dann vielleicht doch nicht genug getan oder ich hätte das darauf achten müssen. Mehr, ich habe mit denen morgen Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, warum bist du nicht mitgefahren? Mhm. Aber dann irgendwo hat man mir dann auch zu verstehen gegeben, wenn er es vorgehabt hätte, mhm. dann wäre er mittags mhm. oder sonst mhm. irgendwann gefahren. Er hätte es auf jeden Fall gemacht. An diesem Morgen ist so explizit nichts Besonderes passiert? Gar nicht. Vorher? Mhm. Nein. Mhm. Wir haben gearbeitet, wir waren morgens um 5 erst im Bett. Mhm. Das heißt, wo wir gewohnt haben, mein Freund hatte ein eigenes Haus mhm. und hatte unten drin einen Swingerclub. Mhm. Und da haben wir halt gearbeitet bis mhm. um 5 morgens ins mhm. Bett und waren halt irgendwo auch total müde, aber er wollte halt früh aufstehen mhm. und wollte dann halt eben Brötchen holen, damit mhm. wir den Sonntag halt immer für die Kinder hatten. Mhm. Ne? Das heißt, du musstest dann auch aus dem Haus raus, bist ja. Da ausgezogen. Mhm. Musste ich auch, jetzt vor kurzem, ich bin vor kurzem erst umgezogen. Er hat ja offensichtlich die ganze Sache richtig geplant, ne? Er hat das vorbereitet, er ist irgendwo hingefahren, er hat aber halt eben auch kurzfristig, so wie die Kriminalpolizei gesagt hat, war es halt auch kurzfristig. An was hat er? Das heißt, es war nicht auf längere Sicht geplant. Wir hatten den Donnerstag vorher, hatten wir noch den 11. Geburtstag seines Sohnes gefeiert. An was hat er sich erhängt? Mit was? Mit einer Kordel? Woher kommt die? Wenn ja, woher kommt die? Weißt du das? Ich weiß das. Wir haben die Woche vorher im Baumarkt gekauft zusammen, die Materialien. Die habt ihr zusammen gekauft? Mhm. Meinst du, dass er das damals schon mit der Absicht gekauft hat, sich damit zu töten? Weiß ich nicht. Ich habe gefragt, wofür er die Sachen braucht. Und er hat gesagt, er muss noch ziemlich viel im Club reparieren. Und es waren halt auch Sachen zum Reparieren da. Ob er da wirklich schon dran gedacht hat, das weiß ich nicht. Du sagst, was ich auch richtig finde, dass du der Auffassung bist, dir keine Vorwürfe zu machen, dass du nicht genug geholfen hast. Ich glaube auch, wenn sich so etwas anbahnt in einer Person, die in einem solch tiefen Unglück steckt, dass man diese Person kaum erreichen kann. Wenn die Kriminalpolizei, die haben ja ziemlich viel Erfahrung damit. Mhm. Ich hatte jemanden sehr Gutes und der hat zu mir gesagt, also wenn wir sowas hatten, so wie dieser Fall geschildert wurde, war es definitiv kurzfristig. Mhm. Weil er sagt, er hat andere Fälle, wo es sich wirklich schon eine Woche vorher abzeichnet, wo derjenige halt die Nähe nicht mehr sucht seiner Familie, die sich halt abkapseln, die immer ruhiger werden. Und das war halt bei ihm nicht der Fall. Ne? Gibt es auf der anderen Seite so eine Art Enttäuschung bei dir, dass du denkst, so groß kann ja dann auch unsere Liebe nicht gewesen sein, dass sie all das hat nicht auffangen können, dass er damit nicht glücklich wurde. Das waren jetzt so die ersten 6 Wochen, wo ich so die Wut- und Enttäuschungsphase hatte. Wie geht es dir? Wo ich wirklich gesagt habe, was für ein Blödsinn hast du da gemacht, ne? Warum hast du alles weggeschmissen? Und er hat so viel geplant und gemacht und getan. Morgen wollten wir eigentlich heiraten. Morgen war das Datum. So schnell sollte das ausgehen. Die Ringe habe ich gefunden, ja, weil er immer gesagt hat, ich möchte dich versorgt wissen und dass die Kinder hier sind. Ne? Wie geht es dir jetzt aktuell im Moment? Seit dem Wochenende eigentlich wieder ganz schlecht im Moment. Hast du denn Menschen, mit denen du reden kannst? Wenig, weil mir wenige helfen können in der Situation, die es noch nicht durchgemacht haben. Ich glaube, dass man wirklich... Kann man als naher Mensch oder als Freund, kann man auch nicht helfen. Nein, kann man nicht. Aber ich glaube, man kann schon helfen, indem man einfach für jemanden da ist, der einen so großen Verlust erlebt hat und dass man einfach zuhört. Den wirklichen Schmerz, den muss man ganz alleine für sich. Am Anfang hatte ich zwar viele, auch eine Freundin hier, die mich halt nicht alleine gelassen haben, weil ich in der ersten Woche danach so zwei Nervenzusammenbrüche hatte und mir ging es also wirklich schlecht. Und sie hat mich auch nicht alleine gelassen und ich habe auch ziemlich viel Medikamente gehabt, konnte auch die erste Zeit gar nicht arbeiten und ich lenke mich jetzt halt wieder ab mit der Arbeit und das hilft eigentlich ganz gut, aber ich sag mal, wenn die Wochenenden kommen und so, dann... Die Abende wahrscheinlich. Ja, die Abende. Das heißt, wenn ich also später Feierabend habe, so wie jetzt, und komme halt im Dunkeln nach Hause, dann ist halt schon der Weg über die Autobahn, das ist halt schon schlimm. Und ich muss immer an diesem Platz vorbei, wo man ihn gefunden hat. Das heißt, ich muss da ständig dran vorbeifahren. Du sagst, ich werde also ständig mit konfrontiert. Es gab so viele Phasen, Wut und Zorn und Verzweiflung und so etwas. Gibt es vielleicht jetzt auch so etwas in dir, dass du auch Respekt vor dem hast, was er getan hat? Dass du sagst, vielleicht war das Unglück so groß, dass er das wirklich tun musste? Ja, schon, aber das Warum bleibt immer, weil er war eigentlich ein total intelligenter Mensch und er hat immer alles durchdacht, was er gemacht hat. Und da habe ich gesagt, aber diesen Moment hat er nicht gedacht, sonst hätte er mal weiter an uns denken müssen, was passiert. Weil er hat uns ja wirklich eine Menge Ärger hinterlassen, sag ich mal so. Weil es war einfach zu viel drumherum. Es war ja keine Ruhe. Es ging ja bis 6, 8 Wochen danach, dass sich immer noch die Kriminalpolizei gemeldet hat und. Und es hörte nicht auf. Aber wahrscheinlich war seine Verzweiflung so ungeheuer groß, dass er sich wirklich darüber keine Gedanken gemacht hat und über die Konsequenzen. Tja, da habe ich ihn halt nicht eingeschaut. Mhm, ja, ja. Weil er hat so viel im Voraus geplant und dann hätte ich aber nicht mehr geplant. Sag ich mir. Liebe Jutta, ich würde sehr gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch eine Weile redest und auch in Ruhe redest, weil wir können ja hier auf der Sendung nicht so ganz lange sprechen. Ich möchte dir mein Mitgefühl aussprechen. Ich glaube, dass das ein ungeheuer Schlag ist, so etwas. Auch. Und dir von ganzem Herzen wünschen, dass du die nächste Zeit so einigermaßen über die Runden kommst. Ich glaube, das wäre schon sehr viel. Das ist ein neuer Anfang. Genau, und um dann irgendwann vielleicht wieder einen neuen Schritt, einen Tritt auch zu fassen. Mhm. Mal schauen. Bitte? Mal schauen. Ja. Von Herzen alles Gute. Und du legst bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und deinem Team, ja? Vielen Dank, sehr nett von dir. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir haben 1:31 und 3 Sekunden, kleine Pause. Nur 31 und 40 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das ist wieder Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute haben wir eine freie Themennacht, eine freie Telefon-Talkshow. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und morgen, dies schon mal als Hinweis, morgen heißt unser Thema Berufe rund um den Tod. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr einen Beruf ausübt, der direkt oder indirekt mit dem Tod etwas zu tun hat. Ich bin verbunden jetzt mit Peter. Und Peter ist... Ja, hallo, Domian. 52. Ja. Guten Morgen. Hallo. Erst einmal einen Gruß an dich und deine Crew. Dankeschön. Sehr nett. Mit meiner Freundin bin ich auf dich gekommen. Aha. Und vielleicht könntest du mir einen Rat geben. Aber ich habe erst eine Bitte an dich, Peter. Ja. Stell doch bitte den Ton deines Fernsehers oder Radios ganz runter. Der ist fast, dass man es nicht hört. Das ist gut, weil ich gerade so einen kleinen Schall oder Hall im Hintergrund habe. Also, um was geht's? Ja, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich bin schwul, selbstständig, also finanziell total unabhängig und ich suche einen sehr starken Freund. Das heißt, unter 135 Kilo nichts. Ach so, also so einen starken Freund, der richtig kräftig gebaut. Was, 135? Soll er mindestens haben. 135 Kilo. Aber bis 250. Eieieiei. Ich habe einen Ringer gehabt über Jahre, der ist an einem Herzinfarkt leider gestorben, der hatte 251. 251? Ja. Wie schwer bist du? 94, 1,68 groß. Ah, dann bist du aber auch ganz schön dabei. Ja, ja, auf alle muss ich aber. Ja, 1,68 und 98 sagst du? 94. 94? Mhm. Da bist du schon so eine Kugel, ne? Also, nee, auch nicht. Aber auch ganz gut. Ja, für die 135 hatte, da kam ich im Kugeln weiter im Laufen. Also Peter ist ein kompletter Mann, ein starker Mann. Ja. Und er steht, da er schwul ist, auf ebenso ganz starke Männer. Richtig. Müssen die auch groß sein oder können die auch deine Größe haben? Doch, das ist mir egal. Das ist egal. Ja. War das denn in deinem Leben, du bist jetzt 52, habe ich gerade gesagt, war das immer schon so, dass du auf starke Männer... Ich war Sport. Ich war Sparringspartner beim griechisch-römischen Ringen. Hey, was war das? Da hat sich das ergeben. Da hat sich das ergeben? Ja. Wie alt warst du da? 21. Ach so, also ganz früh. Das erste Mal der Kontakt. Immer derbe, starke Kerle gehabt. Ja. Ja. Ich meine, ich hätte jede Chance bei Frauen, und da einen Schlag angeblich weg. Aber das funktioniert halt nicht. Du magst halt die Männer mehr. Richtig, ja. Und was kann man machen? Weil kann man in schwulen Kneipen ist der Punkt, die glauben nicht, dass man sie wirklich anmacht, dass man sie will. Ach so. Die sind äußerst misstrauisch. Ach so. Und wenn man Annoncen aufgibt, so kommt alles bloß das nicht. Weißt du, was mich wundert? Wo ihr einen Durchtrainierten, ne? Ja, also mich wundert, dass es nicht auch dafür irgendwo ein Forum im Internet gibt, dicker sucht Dicken oder so. Leider. Ach, das kann ich ja nicht glauben. Doch, das kommt alles, aber ich will ja kein Kreppelzeug. Was? Entschuldige, dass ich das so sage. Nee, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich will keine Kranken, Behinderten, Zuckerkranken oder. Nein. Der Sumo-Ringer, der ist wie eine Ballerina, so kann sich der bewegen. Wie eine Ballerina. Ja, also mein Motto ist, lieber auf Fett geschwabbelt, als auf Knochen gerabbelt. Ja, das ist kein schlechtes Motto, finde ich gar nicht so übel. Ja. Finde ich gar nicht so übel. Also, ja, das habe ich jetzt so richtig verstanden. Also, es geht nicht nur darum, dass das ein dicker und kräftiger Mann ist, der muss auch eine gewisse Grazie haben. Ja? Richtig. Ja? Und die Artige mitunter, können tanzen, können sich bewegen, ist alles so. Und die Grazie kriegt er durch seine sportliche Betätigung. Richtig. Stichwort Sumo-Ringer. Richtig. Ja. Oder was auch immer für Sport. Gibt es denn, oder sonst was? Gibt es denn überhaupt, ich könnte mir vorstellen, das hakt auch schon an der Anzahl. Vielleicht gibt es einfach definitiv nicht viele so dicke Männer, die dann auch so sportlich sind und auch noch schwul sind, meine ich. Ja, die gäbe es schon zumindest. Ich brauche keine Handvoll, ich brauche eine. Naja, gut, aber... Und entweder sind sie dann so im Sport verbunden, dass keine feste Beziehung möglich ist. Oder sie sind derart misstrauisch, dass sie meinen, man will ihnen an die Kohle oder sonst was, nicht? Weil sie einfach nicht glauben können, dass so ein Wicht wie ich auf einen 1,90 Meter großen 180 Kilo Mann losgeht. Aber das Problem ist ja auch, dann, wenn du schon mal so einen gefunden hast, den du gut findest, das Problem haben alle immer, dass der dann auch noch auf dich steht, ne? Vielleicht steht der auf die ranken, schlanken Knochengerüste, ne? Leider. Ja. Du sagst es. Bist du denn auch sportlich? Ja. Was machst du alles? Ringen. Ach, nur Ringen. Ich dachte, du wirst noch irgendwie mehr... Also Ringen, da ist alles drin. Ja. Und gehst regelmäßig zum Training und... Aber, ja. Aber da hast du doch ein ganz gutes Forum, die kennenzulernen, ne? Aber die das sind ja alle normal, zum Großteil. Ach, und wenn, dann gibt im Verein ja keiner Preis, dass auf Kerle steht. Ja. Weil das könnte ja, wenn er jetzt Wettkampf macht, stimmt, ein Handicap sein. Stimmt. Und ich höre auch, dass du eher so aus dem südlichen Bereich kommst, aus Deutschland. Ja. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land? In der Stadt. In der Stadt. Ich würde sagen, im Land wäre es dann noch schwieriger, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich bin überall rumgekommen durch den Beruf. Bin Designer, Schmuckdesigner. Ja. Und das erste Geschenk von meinen Freunden war in San Francisco einen japanischen Sumo-Ringer mit 365 Kilo. Wie geschenkt? Das war für eine Nachtmahl? Die haben das organisiert für mich. Ach so. Und da warst du der glücklichste Mann der Welt? Nee, weil ich hätte entweder nach Japan müssen oder... Aber sag mal, diese Sumo-Ringer, die gucke ich mir manchmal, wenn ich nachts durch die Fernsehwelt zappe, guck ich mir an. Die sind ja so unglaublich fett, da findet man doch gar nicht das entsprechende Teil. Hast du eine Ahnung. Wird nichts kürzer dadurch und von der Stellung und vom Sex, das kannst du mit dem Dünnen nicht, was du mit dem Dicken kannst. Ist das wahr? Das ist gigantisch. Ich habe keine Erfahrung, ich weiß es nicht. Eben, ja. Aber ich sag's dir. Aber das birgt doch viele praktische Probleme auch noch in sich. Du brauchst doch dann zu Hause ein super Stahlbett, damit das nicht zusammenkracht. Und riesengroß. Ein Wasserbett. Ein Wasserbett? Ja, das lässt sich einstellen auf jede Härte. Das heißt, du kriegst auf jeden Stoß dreimal, wenn du das haben möchtest. Ein Wasserbett hätte ich ja schon die Sorge, dass das bei so einem Sumo-Ringer platzt irgendwann. Ach was, du kannst mit dem Traktor drüber fahren. Ist das so? Aber ein großes muss es sein. Ja, 2x2. 2x2, ja, ja. Das reicht dann aus. Absolut. Und der Sumo-Ringer an sich ist auch gut im Bett. Was glaubst du? Ja, du lässt alles stehen dafür. Wenn es Sumo-Ringerinnen gäbe, ja, nicht, da würden sich auch viele umschauen. Ja, ja, ich weiß, es gibt ja viele Männer, die auf... Ja gut, aber es ist ja nicht nur die Körperfülle, sondern eben auch das Sportliche noch dazu. Ne? Das kommt dazu, ja. Und vor allen Dingen, weil die halt auch in einer Art und Weise beweglich sind. Ich meine, mit 210 Kilo an Spagat hinlegen, verstehst du, das kann ein Dünner oft nicht. Wo du das gerade sagst mit den Frauen. Ich habe auch wiederum neulich im Fernsehen beim Rumzappen gesehen, das waren Chinesinnen, glaube ich, oder so. Die haben so Gewichtstämmen gemacht. Ja. Boah, waren das Weiler. Ich sagte aber solche... Das war dann könnte ich wieder normal werden. Vielleicht solltest du dich mal in diese Ecke... Nee, ich war verheiratet, habe Kinder, wir haben uns im Guten getrennt, weil ich heute auch sehr spät festgestellt habe, dass ich schwul bin. Wie reagiert dann, Stichwort Familie, Umwelt und sowas, wie reagiert denn deine Umwelt darauf, wenn du denn einen Sumo-Ringer hast und hast ja nur noch einen? Wenn die freuen sich mit mir. Ja, wenn ihr beiden großen, dicken Männer dann, oder großen eben nicht, zwei dicken Männer ankommt, ist das auch ein Bild für die Götter eigentlich, oder? Ja, sicher, und vor allen Dingen, wir haben überall Platz. Ja. Passiert nicht wie an der Bar, wenn man wo sitzt. In München gibt es ja gute Häuser. Ja. Wird man nicht, wenn man sich hinsetzt, dann nach zwei Stunden nach irgendeiner Seite verschoben, machst mal Platz. Ja. Das passiert dann nicht. Die haben ja auch alle Angst vor euch dann wahrscheinlich, ne? Nee, aber man hat eben mehr Platz. Ja, und man hat auch Respekt. Also ich würde dann, ne, dann mal, keinen dummen Spruch sagt man da nicht so leicht an euch. Weniger. Ja. Also Peter, ich würde dir gerne anbieten, wenn sich jetzt heute Nacht ein Sumo-Ringer hier bei uns eingeschaltet hat. Oder Ringer, oder sportlich. Ja, wie alt sollte er? Das ist alles kein Thema. Aber 135 Kilo bis 150 Minimum. Kilo. Und es kann auch noch mehr sein. Ja, auf jeden Fall. Also 109, endlos. Ja. Also 135 Kilo sollte 1,70 m sein. Aber du Armer, wenn du jetzt keinen Sumo-Ringer findest oder irgendeinen anderen entsprechenden dicken Sportler. Dann bleibe ich nach wie vor im Exil, vielleicht gehe ins Kloster, nach Österreich. Es gibt ja auch dicke Mönche. Eben. Na gut, aber die dürfen das ja nicht, die machen das ja nicht. Was glaubst du? Ich weiß. Mit Leuten und Bruderkuss. Ich weiß. Aber dann, also so Sex mit einer Bodenstange ist ausgeschlossen bei dir? Nie mehr. Lieber bleibe ich keusch bis an mein Leben endet. Also ich merke schon, du bist wirklich überzeugt. Ja, weil das ist die Erfüllung. Und was brauche ich das? Ich hatte das. Das heißt, ich verzichte nicht und wenn es wieder ergibt, das ist sehr schön, aber das Tolle, ich will nicht mehr zurück. Genau, und das Tolle an deinem Alter mit 52 Jahren, weiß man das auch genau, ne? Was man will. Da macht man nicht irgendwie nochmal irgendwelche komischen Ausflüge. Richtig. Da sagt man das oder nichts. So ist es. So ist deine Devise. Leider ist heute die gesellschaftliche Akzeptanz ganz schwierig. Das glaube ich. Wenn einer das Prädikat hat, Sportler und so, da wird es noch anerkannt, aber Leute wie du und ich oder Verkäufer oder was, denen wird das Leben sehr schwer gemacht. Naja. Hier im Karstadt, Metzger, der 23, den hat man gezwungen abzuspecken, weil sonst hätte man ihn rausgeschmissen und der war wirklich schön kernig. Achso, du meinst, dass die Schwierigkeiten haben, weil sie dick sind? Ich dachte, du meinst, weil die Schwulen... Nee, die werden fertig gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, in der heutigen Zeit ist das nicht angesagt mit den Dicken. Also... Ich danke dir. Peter, also ich verspreche dir das, ne? Und wenn wir da einen Kontakt herstellen können, wäre das sehr spektakulär und dann werden wir in Kontakt bleiben. Dann möchte ich mich auch bedanken mit dem Essen bei euch. Ja, aber ein Foto. Du kommst einfach mal hier vorbei und dann zeigen wir euch hier. Ihr passt beide so eben in diese kleine Studie schon rein. Ja. So machen wir das. Gruß noch von meiner Freundin Margot. Die liebt euch. Das ist sehr, sehr schön. Ich grüße Margot auch zurück. Gut. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss. Tschüss. René, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist nicht zufällig ein Sumo-Ringer? Nein, ich bin kein Sumo-Ringer. Gut, dann können wir euch nicht miteinander verbandeln. Nein, ich bin auch hetero. Ah ja, dann ist natürlich alles verloren. Leider. René, um was geht's? Also erstmal grüße ich alle Zuhörer, grüße erstmal die Crew und auch dich. Dankeschön. Gut, geht um Folgendes. Ich habe letztes Jahr im August erfahren, dass ich 12 Jahre lang ein Kuckuckskind habe. Ein Kuckuckskind? Das heißt ein Kind, wo du nicht wusstest, dass es dein Kind ist? Nein, langsam. Ich habe 12 Jahre angenommen, dass es mein Kind war und es ist nicht von mir. Ach so, das nennt man Kuckuckskind, wusste ich nicht. Richtig, genau, das ist ein Kuckuckskind, das ist mir untergeschoben worden. Ach so. Und ich hatte schon mal genau an dem Zeitpunkt angerufen, wo diese Dame angerufen hatte bei dir, die im Urlaub schwanger geworden ist und nicht wusste, ob sie es ihrem Lebensgefährten sagen sollte. Vielleicht kannst du dich erinnern, das war vor 3 oder 4 Wochen, glaube ich, gewesen. Gut, jetzt war diese Woche Gerichtsverhandlung gewesen, es ist definitiv festgestellt worden, dass ich nicht der Vater des Kindes bin oder meines Kindes bin. Jetzt sag nochmal die Hintergründe für die Leute, die nicht dabei waren, wie lange du mit diesem Kind zusammengelebt hast, wie alt es ist und so weiter. Genau. Also ich habe, das Kind ist 12 Jahre alt, jetzt 12 Jahre alt, wird Anfang des Jahres 13. Ich habe die ersten 2 Jahre mit der Mutter und dem Kind zusammengelebt und danach haben wir uns getrennt, gütlich getrennt und hatte aber noch regelmäßig Kontakt zu meinem Kind gehabt. Und sie hat dann auch wieder geheiratet, einen, der unfruchtbar war und eigentlich letztendlich froh war, dass irgendwo dann ein Kind da war, das er dann auch annehmen konnte. Und dann ist sie schwanger geworden mit Zwillingen. Natürlich nicht von ihm, weil er unfruchtbar war. Und dann hat er die Konsequenzen gezogen und hat sie vor die Tür gesetzt. Und das war Anfang letzten Jahres. Und dann habe ich in einem entfernten Bekanntenkreis habe ich dann noch so natürlich diese Geschichte auch noch erzählt und habe dann gesagt, naja, also so dumm müsste ich mal sein, unfruchtbar und dann mir Zwillinge unterschieben lassen. Und dann ist mir gesagt worden, tön nicht so laut rum, ob der Yves von dir ist, ist die zweite Frage. Und dann bin ich hellhörig geworden. Aber das musste ich ja damals schon dann auch... Das war ein absoluter Schock für mich. Schlag, ne? Schlag ins Gesicht, wenn man sowas hört. Von Bekannten oder Freunden. Das ist ein Tritt zwischen die Beine. Das war ja ein Hinweis, dass die irgendwas ahnten oder wussten, ne? Ja, ich habe dann nachgefragt und habe dann festgestellt, dass die dann damals öfters Alibi gespielt haben für sie. Dass sie dann auch zusammen in der Diskothek waren und sie dann auch in der Zeit 2-3 Stunden mit anderen weggegangen ist aus der Diskothek. So, und damit war das Misstrauen in der Welt, ne? Damit war es in der Welt. Ja. Das war im August letzten Jahres. Ja, ja. Dann habe ich mich hingesetzt und habe also wirklich nachgedacht und habe wirklich gegrübelt, was mache ich. Weil ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinem Sohn Und er hat eigentlich im Prinzip schon genug darunter zu leiden, durch die Verhältnisse, wie sie jetzt gerade im Moment sind. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ich bin eigentlich letztendlich irgendwo dann der einzige Halt, den er dann vielleicht noch irgendwo hat. Und, und wenn ich mich jetzt aufs Abstellgleis schiebe, was wird dann aus dem Kind? Dann habe ich mich im Internet, in Foren, habe ich mich dann mit Kuckuckskindern unterhalten. Also ich habe also wirklich zig Foren. Das ist ja voll, es gibt Foren, Kuckuckskinder. Ja, klar, logisch, natürlich gibt es. Wenn man im Internet gibt's alles. Ja, eigentlich schon. Ja. Auch Sumo-Ringe, die hetero sind. Entschuldige, ja. Das müssen wir ein bisschen auflockern, obwohl es eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema für mich war. So, dann hast du, um es ein bisschen jetzt zu verkürzen, wie genau bist du jetzt der Sache nachgegangen? Ganz genau. Und zwar, ich habe mich also mit Kuckuckskindern getroffen und habe gefragt, was soll ich machen? Ich weiß es einfach nicht. Und sie sagen, mach es. Du musst es machen. Das Kind hat ein Recht darauf zu wissen, wer sein leiblicher Vater ist. Also ein Vaterschaftstest. Und dann habe ich einen Vaterschaftstest gemacht, an Ostern diesen Jahres. Den habe ich erstmal so gemacht, dass es das Kind nicht mitbekam, dass ich einen Vaterschaftstest habe machen lassen. Wie geht das? Ja, das ist ganz einfach. Der braucht irgendwo letztendlich irgendwo nur hinzuspucken. Und du gehst mit dem Teströhrchen rein und schickst es ins DNA-Labor und nimmst dir selbst einen Mundabstrich und dann können die das feststellen. Eine Zahnbürste reicht zum Beispiel. Muss die Frau nicht auch einbezogen werden? Nein, überhaupt nicht. Nur das Kind und der Vater? Reicht nur das Kind und der Vater. Und ich habe das also dann spielerisch gemacht, habe gesagt, ich habe hier ein Teströhrchen von was weiß ich, irgendeiner Zahnpasta-Firma, um zu sehen, ob du heute Morgen die Zähne geputzt hast. Sagt er, aber ich habe die Zähne geputzt. Da sage ich, ja, weiß ich ja, aber mal gucken und so. Und habe ihm dann da den Mundabstrich genommen. Habe dann meinen Mundabstrich genommen und habe dann ein privates DNA-Gutachten für mich persönlich machen lassen, um für mich erstmal zu wissen, ist es mein Kind oder ist es nicht? Und das musstest du aber alles natürlich privat bezahlen? Ja, natürlich. Aber das ist nicht ganz so teuer, das kostet 800 Mark. Ach so, ich dachte immer, man hört immer, dass es ein paar Tausend kostet. Und langsam, ja, das ist der Bluttest. Also. Also diese DNA-Analyse, da hat 800 Mark gekostet. Das war mir einfach wert, das Kind damit nicht zu belasten. Aber du hast dann auch noch einen Bluttest gemacht. Ja, das muss ich dann gerichtlich dann machen. Also ich habe dann festgestellt, ich habe das Ergebnis bekommen, ich bin definitiv nicht der Vater. Und daraufhin habe ich dann eine Gerichtsverhandlung angestrebt. Und das Schizophrene ist, ich kann nicht die Frau anklagen, ich muss mein Kind anklagen. Ich bin der Kläger und der Beklagte ist mein Kind. Ich muss mein Kind anklagen, dass ich nicht von ihm der Vater bin. Absurd. Ja, das ist absolut, aber das ist die deutsche Rechtsprechung. Lass mich nochmal fragen, für diesen Bluttest musstest du dann aber auch Blut von dem Kind entnehmen? Nee, das wird dann alles gerichtlich gemacht erstmal. Ja gut, aber das muss von dem Kind entnommen werden. Richtig, genau. Und das heißt, da musste dem Kind musste der Junge auch eingeweiht werden. Warum? Ganz genau. Ja. Also das ist dann so, die Richterin sagt dann, okay, die Fristen sind gewahrt, weil nach 2 Jahre nach Bekanntwerden eines eventuellen Verdachts musst du ein Gerichtsverfahren anstreben. Verstehe. Wenn du es nicht tust, gilt das Kind als adoptiert. Ah ja, verstehe. So, die ganze Sache ist jetzt geklärt. Genau. Du hast wahrscheinlich viel insgesamt mit diesem Bluttest doch sehr viel Geld wahrscheinlich bezahlen müssen dafür. Bis jetzt noch nicht, die Rechnung ist noch nicht da. Ungefähr? Das wird wahrscheinlich so 4.000 Mark. 4.000 Mark. Was hat das jetzt für eine Konsequenz für dein Leben und auch für eine Konsequenz, was die Beziehung betrifft zwischen dir und dem Jungen? Also die letztendliche Konsequenz hat eigentlich, dass ich nicht mehr für das Kind bezahlen muss. Aber das war nicht das, was ich wollte. Also das ging mir nicht ums Geld. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, habe schon ausgerechnet, es sind 50.000 Mark, was ich bisher schon bezahlt habe. Aber es geht mir nicht darum. Willst du weiterzahlen? Nein. Nein, das auf keinen Fall. Nein, das möchte ich nicht. Ist denn der Junge eingeweiht, dass du nicht der Vater bist? Weißt du was? Ich habe mit ihm gesprochen. Nun haben wir noch gar nicht über die Frau geredet bisher. Wie steht die denn zu der ganzen Sache? Wie rechtfertigt sie das denn? Überhaupt nicht. Hat sich nicht mehr gerührt. Überhaupt nicht. Sie ist zweimal zu Gericht eingeladen worden, ist nicht gekommen. Und die Richterin hat also nur noch den Kopf geschüttelt und hat gesagt, also es ist unfassbar. Wo ist der Junge zurzeit? Der ist bei seiner Mutter. Bei der Mutter lebt er. Ja, aber da gibt es jetzt auch noch eine eventuelle Sache, wo die Schwester von der Mutter, die in einem sehr geordneten Verhältnis lebt, versuchen möchte, dann das Aufenthaltsrecht zu bekommen. Gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Richtig, genau. Was meinst du, wie sich das Verhältnis jetzt zwischen dir und diesem Kind, welches nicht dein Sohn ist, aber du hast das Gefühl irgendwie schon, dass es dein Sohn ist, wie wird sich das weiterentwickeln? Ja, ich hoffe, dass es sich genauso weiterentwickelt, wie es die ganze Zeit sich entwickelt hat und dass es da jetzt kein Rückschritt war. Und ich habe es ihm natürlich versucht, verständlich klarzumachen, dass ich immer für ihn da bin und dass ich eigentlich immer noch der Papa bin, aber halt nicht sein richtiger Papa. War das nicht ein irren Schock für so einen Jungen, der kurz vor der Pubertät steht? Ja, Naja, das ist halt immer genau das, was ich mir halt vorher überlegt habe, ob ich es antun soll oder nicht antun soll. Und jeder hat mir gesagt, stell dir vor, dem passiert irgendwas und der wird krank und dann müsstest du zur Rückenmarkspende oder sonst irgendwas und dann kämst du und so raus. Ist er denn jetzt seitdem mehr auf Distanz zu dir gegangen oder läuft das Verhältnis schon durchaus weiter normal, so wie es vorher war? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sogar besser geworden. Ja, ist doch wunderbar. Also wenn das jetzt so ist, ist es doch wunderbar. Er weiß Bescheid. Das ist ja, ich finde es ja letztendlich auch immer gut, wenn die Kinder relativ früh Bescheid wissen. Und wenn das Verhältnis sich stabilisiert oder sogar noch verbessert, warum nicht? Aber die Mutter sagt gar nichts. Das heißt, der Junge weiß nicht, wer der Vater ist. Bis jetzt nicht. Sie wird das noch eingeladen. Sie wird das noch eingeladen. Naja. Und ich habe sogar einen eventuellen Verdacht. Natürlich habe ich hier dann auch jetzt recherchiert. Wobei das auch gar nicht in erster Linie jetzt dein Problem ist, sondern irgendwann das Problem deines Sohnes oder des Kindes, dass der Junge einfach wissen will, woher komme ich. Ne? Was das ist Wurzeln. Richtig, genau. Aber da stehe ich ja auch zu seiner Seite, stehe ich auch hinter ihm. Wenn also, er sagt, hilft mir, da den richtigen rauszu finden. Also ich hab einen eventuellen Verdacht. Ja, aber ich frage nochmal so ganz klar, deine Herzensbindung zu dem Jungen ist nicht gebrochen dadurch. Überhaupt nicht, das ist ja wunderbar. Dann ist eine Klärung, hat jetzt stattgefunden und ich kann euch eigentlich nur wünschen, und dir auch, dass dieses Verhältnis vielleicht sogar noch besser wird als vorher und dass du dem Jungen beistehst, weil der Junge hat es wirklich schwer jetzt. Und dem muss man beistehen und tu alles, was in deinen Kräften steht, um dem Kerl zu helfen. Klar, natürlich, das ist jetzt das arme Würstchen. Ja, das arme Würstchen, ehrlich. Und du stehst zu ihm. Dass du dich nochmal gemeldet hast, René. Gut, ich wollte also nur nochmal sagen, wirklich, es gehört wirklich so, dass jedes Kind weiß, wer sein richtiger Vater ist. Ich finde das auch. Ich finde das auch. Egal warum und wieso irgendjemand was gemacht hat, es ist so an der Nase herumgeführt für das Kind und für den Mann 12 Jahre lang. Ja, super gemacht. Da so eine Lügengeschichte aufbauen. Ich hätte so einen Zorn auf diese Frau, wenn ich das muss wirklich nicht sein, ehrlich nicht. Das tut so weh. Das tut mir so weh, das tut dem Kind so weh. Und die Alte, die macht sich da, Entschuldigung bitte, aber es ist halt einfach so, ich könnte so einen Hals schieben. Ja. Halt zu dem Jungen, alles Gute, René. Ich wünsche dir noch einen schönen Dankeschön, Abend. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Sascha, 25 Jahre, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Jetzt bist du dran. Na fein. ich bin noch so ein bisschen durcheinander, weil... Warum? Also meine Ex-Freundin hat heute Abend versucht, sich umzubringen. Mehr oder weniger, sage ich mal vorsichtig. Wie lange seid ihr auseinander? Wir sind ein gutes Jahr auseinander. Ach schon? Ja, wir arbeiten aber zusammen und wie lange von daher ständig in Kontakt und ab und zu privat auch. Und wie lange wart ihr vorher? Ein paar? Halbes Jahr. Also nicht so schrecklich lange. Nee. Aber, naja, also... Sie hat sich versucht umzubringen, warum? Also die Geschichte fängt eigentlich letztes Jahr im November an. Sie hat damals mich betrogen. Und um diesen Kerl geht es eigentlich heute auch noch. Also sie hat Liebeskummer mit diesem Kerl? Mit diesem Kerl, genau. Also das ist ja eine wichtige Information für mich. Das hat nichts mit dir zu tun, dass sie sich hat versucht umzubringen. Nein, das hat nichts mit mir zu tun. Ah ja. Es geht dabei um ihn. Wie hat sie sich denn versucht umzubringen? Sie hat Tabletten genommen, Beruhigungsmittel, pflanzliches Zeugs und Schmerztabletten und eine Flasche Rotwein. Aber die Ärzte sagten, es war nicht so kritisch. Wer hat sie gefunden? Oder hat also sie hat mich angerufen heute Abend um 10 und hat gesagt, sag ihm, also dem betreffenden Kerl, dass ich ihn liebe. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du ihm doch selber sagen. Ja, nee, ich schlafe jetzt gleich ein. Und man merkte, dass sie benommen war, nicht so normal wie sonst. Ich sagte, sag ihm das doch selber. Ja, nein, ich gehe jetzt gleich, ich schlafe jetzt gleich ein. Ach so. Hast du irgendwas genommen? Ja, ich habe alles genommen. Ja, und dann hat sie irgendwie aufgelegt und dann bin ich sofort losgesprintet, bin da hingefahren, habe auf dem Weg dann die Feuerwehr angerufen, die Polizei, Notruf übers Handy. Also es ging ja ganz schnell dann, da war Rettung da noch sehr gut möglich, zumal wenn es keine starken Medikamente waren. Ja, ich wusste ja nicht, was sie genommen hat. Ich hatte keinen Plan, was sie im Haus hat. Und also den Alkohol, den hat sie auf dem Weg von der Arbeit noch gekauft. Das weiß ich. Das hat sie mir noch erzählt, dass sie jetzt noch was zu trinken holt. Aber also alles ist ganz frisch. Ne? Der Eindruck ist wirklich, du sagst ja, du bist so ein bisschen durch den Wind dadurch. Ja, ich sitze hier und bin noch völlig am Zittern. Weil wo ist sie jetzt? Ist sie im Krankenhaus? Sie ist im Krankenhaus, ja. Sie muss also heute Nacht zur Beobachtung da bleiben. Hast du diesen Mann angerufen? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch ihre Eltern nicht angerufen, also ich habe noch mit niemandem gesprochen. Ich bin immer so ein bisschen misstrauisch bei solchen Geschichten, wenn jemand das tut und dann auch noch anruft und dann noch einen Auftrag gibt, dass das instrumentalisiert ist, dieses sich eventuell selbst umbringen. Sie wollte ja damit eigentlich jetzt auch einen Druck auf diesen Mann ausüben, über dich. Ja, das Problem ist, also sie hat schon mehrfach so Sachen gesagt, wie das Beste ist, ich mache einfach Schluss. Und was ist denn deren Hauptproblem von den beiden, wenn man das auf einen Punkt bringen könnte? Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber du bist doch ein Vertrauter von ihr. Kann man, so habe ich es verstanden jetzt. Das hier. Sie erzählt mir viel, aber nicht alles. Also ich glaube, das Problem ist, dass aber er... Aber sie hat dich eben angerufen in der größten heiklen Situation, ne? Ja, schon. Also ich denke, das Problem ist, dass er mit ihr spielt und sie es eigentlich gewohnt ist, mit Männern zu spielen, was bei ihm nicht kann. Hast du Verständnis für sie? Oder kennst du ihn auch ein bisschen näher? Also ihn habe ich zweimal gesehen. Ich kann da also nicht viel zu sagen. Also hältst du dich da relativ neutral in der ganzen Geschichte? Was bleibt mir da, mich einzumischen? Ich meine, ich war damals eine Zeit lang... Oh, Hilfe, meine Stimme zittert. Ich bin ein bisschen... ich war damals... Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich fahre dahin und hau ihm eine rein, weil er mir letztendlich die Frau ausgespannt hat. Aber gut, das war damals, ne? Aber heute ist... Da bin ich weit drüber weg. Du bist, das ist für dich auch abgeklärt. Du bist nicht mehr verliebt in die Frau. Nein. Das ist nicht mehr... Weißt du, ich habe eine Antipathie, eine Aversion gegen solche Verhaltensweisen, wie deine Freundin sie an den Tag gelegt hat. Also das Härteste war, glaube ich, dieses Jahr im Sommer, da hat sie irgendwann schon mal angerufen, war auch in so einer Selbstmordstimmung, aber da habe ich gemerkt, also es ist nicht so. Ich finde es so bescheuert und so albern, damit Druck ausüben zu wollen. Das ist auch eine solche Egomanie, sich damit in Szene zu setzen und sich wichtig zu tun. Der Hammer war, wenn ich das ganz kurz erzählen darf noch, dass sie also gesagt hat, damals, ich bin ja zu feige, mich umzubringen, aber du hast mal gesagt, du würdest alles für mich tun. Und dann kannst du dir vorstellen, was kommt, dann nächstes bringst du mich um. Ich sag, ich habe das zwar gesagt, aber das gehört definitiv nicht dazu. Also diese Frau erscheint mir doch ein bisschen sehr konfus und auch nicht sehr sympathisch, Sascha, muss ich sagen. Ich muss es jetzt auch sagen, obwohl gerade sie im Krankenhaus liegt und so. Sympathie, also sie ist im Prinzip eine Nette, aber sie ist wirklich... Gut, aber das sind so Verhaltensweisen, die grenzen wirklich ans Erträgliche. Wenn ich einen Freund, einen guten Bekannten in so etwas sage, wie du es gerade erzählt hast, ist doch bescheuert. Da gibt es doch gar nichts mehr zu sagen. Da habe ich also auch hier gesessen und habe erstmal meine Wand angeguckt. So. Kiefer auf die Knie. Genau, und wenn die schöne Junge oder was auch immer nicht damit zurechtkommt, dass sie einen Kerl hat, der nicht so nach ihrer Pfeife tanzt, dann soll sie in den Wind schießen und soll nicht theatralisch pflanzliche Schlaftabletten nehmen und ihren Ex anrufen und sagen, ich gehe jetzt. Adieu. Oder irgend so ein... Ist doch albern. Das Erste, als ich dann eben im Krankenhaus zu ihr kam, was sie sagte, war, wo ist er? Weißt du was, ich glaube auch, dass die dich instrumentalisiert. Zieh dich einfach ein bisschen raus. Das soll die selbst regeln. Halt dich da einfach völlig raus. Jetzt hat sie dich auch noch benutzt. Du sollst den anrufen und diese Nachricht überbringen. Das ist doch alles bescheuert. Nee, gut, das hat sie nicht gesagt, aber... Doch, hast du gerade gesagt. Gut, dass ich ihm sagen soll... Ja. Ja, klar. Ja. Okay. Wie alt ist sie eigentlich? Bitte? Wie alt ist sie eigentlich? Sie ist 22. 22, ja. Ich glaube, der jungen Dame gehört mir ordentlich in den Kopf gewaschen. Aber hallo. Ich habe mit einer Bekannten telefoniert, die sagt genau das Gleiche, aber original dieselben Worte. Also, wir können jetzt nicht mehr in die Details einsteigen, weil die Sendung ist gleich vorbei. Aber so die Grundhaltung von mir wäre, dir zu sagen, geh einfach auf Distanz von dieser Frau. Ja. Mein Problem war eigentlich, dass sie zwar oft damit gedroht hat, aber nie irgendwas unternommen hat, weil ich sie einfach auch für zu feige dafür halte. Und heute knallt sie mir das Ding so hin. Also, ich würde überhaupt nicht mitleidig mit dir umgehen, vor wegen du Arm im Krankenhaus und Magen auspumpen vielleicht oder so etwas. Nee, hat sie sich alles selbst eingebaut. Lieber Sascha, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Geh einen Schritt zurück von der Frau. Ich glaube, es tut dir gut. Ja, ich denke auch. Ich kann nicht ganz von ihr weg. Wir arbeiten in einem Büro zusammen. Du musst ja nicht direkt krass brechen, aber einfach mal so ein bisschen zurück. Und das muss sie selbst regeln, ihr Leben. Nur sie hat wenig Leute und dann mag ich nicht der sein, der dann auch noch... Das muss sie dann auch aushalten, sage ich jetzt auch mal ganz hart. Ich muss aber Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Sascha, alles Gute. Okay, super. Tschüss. Jürgen, ich habe deine erste Sendung gesehen, ich gucke weiter, mach weiter so, war ganz klasse bis jetzt. Dankeschön. Tschüss. Alles klar, tschüss. In der Technik Markus Liebetanz und unser Thema morgen heißt Berufe rund um den Tod. Ich möchte mit euch reden, die ihr direkt oder indirekt beruflich mit dem Tod zu tun habt. Und noch ein Hinweis, nee, das sage ich morgen. Schöne Nacht, bis dann, ciao.